Byte FM. Es ist 12 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Tanja Wagner. Die deutsche Wirtschaft ist im Winter in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3%, teilte das Statistische Bundesamt mit. Nachdem das BIP bereits zum Jahresende ins Minus gerutscht war, verzeichnete die deutsche Wirtschaft damit 2 negative Quartale in Folge. Wenn das passiert, also wenn die Wirtschaftsleistung in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen zurückgeht, sprechen die Experten von einer technischen Rezession. Das ist erstmal noch keine Katastrophe, eher eine Warnung, dass sich bald was tun muss. Die Unternehmen leiden vor allem darunter, dass die Menschen wegen der aktuell hohen Preise ihr Geld zusammenhalten, also weniger ausgeben. Zum Glück läuft der Export weiter gut und obwohl die Unternehmen zuletzt weniger eingenommen haben, haben sie mehr investiert. Vor allem in Bautätigkeiten, das ging gut wegen des milden Winters, aber auch in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. Uli Reitinger, Berlin. Tag 3 bei den Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft IVG. Seit Dienstag verhandeln beide Seiten in Fulda über einen neuen Tarifvertrag für rund 180.000 Bahnbeschäftigte. Der Ausgang ist offen. Bisher ist nichts durchgesickert zum Stand der Gespräche oder ob eine Einigung in Sicht ist. Die IVG hat aber angedeutet, dass sich die Verhandler möglicherweise nochmal auf einen neuen Termin vertagen könnten. Es kann also sein, dass der dritte Tag der Gespräche noch keine Entscheidung darüber bringt, ob bei der Bahn in nächster Zeit neue Bahnstrecks anstehen. Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr, aber mit Beginn noch in diesem Jahr. Die Bahn hat bislang eine stufenweise Lohnerhöhung ab dem kommenden Jahr angeboten. Diana Kramer, Redaktion. Ein gewaltiges Feuer hat ein mehrstöckiges Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney zerstört. Verletzte soll es keine gegeben haben. Medienberichten zufolge stand die ehemalige Fabrik nahe des Hauptbahnhofs Central Station leer, wurde aber von Obdachlosen als Unterkunft genutzt. Die Rauchschwaden sollen weit über die Stadt hin zu sehen gewesen sein. Der Tod der Rocklegende Tina Turner hat weltweit Betroffenheit ausgelöst. Stars aus der Film- und Musikbranche wie Mick Jagger, Diana Ross und Angela Bassett reagierten mit Trauerbekundungen und Würdigungen. Turner starb gestern nach langer Krankheit in ihrem Haus nahe Zürich. Die Queen of Rock'n'Roll wurde 83 Jahre alt. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute ist es oft sonnig. Zwischen Ems und Oder sowie im Süden bilden sich dichtere Wolkenfelder. An den Alpen gibt es vereinzelt Schauer. Die Höchstwerte 17 bis 23 Grad, an der Nordsee ist es etwas kühler. Die weiteren Aussichten, in den nächsten Tagen wird sonniger, die Temperaturen steigen langsam an. Das waren die Nachrichten. Oh, geht schon los. Bin noch am Koffer auspacken hier, aber die erste Platte, die liegt hier schon, die kommt fast aus dem Weltall. Von Bullaby nach Babylon ist hier die Sendung übrigens. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Und mein Name ist Jan Möller. Und Moin habe ich auch noch nicht gesagt. Ne? Also Moin, guten Tag. We'll be right back. Jo, wenn man schon mal in Quito ist, in der Hauptstadt von Ecuador, dann ist man ja auch schon ein bisschen näher am Weltall, als man das zum Beispiel hier in Norddeutschland auf dem platten Land so ist, wo ich diese Sendung hier gerade mache. Wobei, ich sitze hier im vierten Stock des Byte-FM-Bunkers, also da bin ich dann auch schon relativ nah am Weltall. Aber Quito liegt ja in einem 2850 Meter hohen Becken der Anden und damit ist es tatsächlich die am höchsten gelegene Hauptstadt der Welt. Und zufälligerweise kam diese Musik hier eben aus Quito, hervorragend, aus dem Jahr 1975, Alcibiades y su banda mit Polibio Mayorga, so heißt er, Polibio Mayorga am Synthesizer. Der ist vor so etwa einem halben Jahrhundert ganz vorn dabei gewesen, wenn es darum ging, so traditionelle Rhythmen aus den Anden mit diesen Cumbia-Beats zu verbinden, diesem Und das alles hat er dann mit so neuartigen, damals jedenfalls neuartigen Synthesizer-Klängen quasi ins Weltraumzeitalter gebeamt, was ja sehr modern war damals. Er ist, glaube ich, auch der Erste gewesen, der diese Art von Musik mit einem Moog-Synthesizer gemacht hat. Auf jeden Fall ist er einer der Ersten gewesen. Und 16 seiner alten Stücke, aufgenommen unter verschiedenen Pseudonymen, sind jetzt nochmal versammelt auf dieser neuen Platte, die ist bei Analog Africa erschienen und heißt Ecuatoriana, Untertitel El Universo Paralelo de Polibio Mayorga, also das Paralleluniversum von Polibio Mayorga. Und in dieses Paralleluniversum, da... begibt man sich ausgesprochen gerne. Ist eine schöne Platte. Außerdem spielt heute noch das Universum eines gewissen Dean Blunt mal wieder eine gewisse Rolle. Ein sehr rätselhaftes und faszinierendes Universum. Und was haben wir noch hier? Rap aus Uganda zum Beispiel. Auch wieder mal von einer meiner Lieblingsrapperinnen. Meine Güte, also ich könnte heute nicht rappen hier. Ich muss schon mehrfach mit der Sprache wieder zurückspulen. Lieblingsrapperin, was ist denn los? Meine Fresse. Hier ist erstmal eine Band aus London, die heißt Bar Italia. Also da habe ich jetzt mindestens 13 Momente gezählt eben, in denen ich dachte, das hat aber was von irgendeiner Band aus den 80ern oder 90ern, wobei ich nicht immer drauf gekommen bin, welche Band das dann gerade war, die mir da so vor meinem geistigen Auge entlang knatterte. Die Passage am Ende eben, diese Melodie, dieses Leave Me Alone, New Order ist mir da glaube ich eingefallen, an einer anderen Stelle beim Gesang natürlich The Cure. Aber der Trick ist eben so gut zu klauen, dass man es nicht genau zuordnen kann und das Geklaute dann auch so zu verbinden, dass es was Eigenes ergibt. Und das tut diese Band, finde ich, die demnächst weltberühmt wird. Das war die Band Bar Italia aus London. Punkt heißt das Lied. So wird es jedenfalls geschrieben wie das deutsche Wort Punkt. Und da mache ich doch einfach mal einen und sage vorher aber noch, dass der Song auch auf dem Album von Bar Italia ist, auf das ich gleich nochmal zurückkomme. Tracy Denham heißt es. Und ich sage auch vorher noch, bevor ich den Punkt mache, dass der nächste Song aus Uganda kommt, aus Kampala genauer gesagt, von MC Yalla. Hier ist er schon. FM von Bulabi nach Babylon ist hier mit Kraut und Rüben in dieser Stunde, in dieser Ausgabe. Neue, ja, so einigermaßen neue Platten jedenfalls und Dateien von hier und da. Zum Beispiel aus Kampala, der Hauptstadt von Uganda, wo die großartige Plattenfirma Nyege Nyege Tapes ihren Sitz hat und auch das Tochterlabel, so kann man es eigentlich sagen, Hakuna Kulala. Und da wiederum ist das ebenfalls großartige neue Album von MC Yalla erschienen. Die haben wir gerade gehört. Ich habe es neulich hier schon erzählt, vor ein paar Wochen, da habe ich auch ein super Konzert mit ihr gesehen, in einem Schiffsbauch im ehemaligen Laderaum der MS Stubnitz, die früher wiederum mal zum Fischefischen durch DDR-Gewässer gekuttert ist. Und jetzt eben als Kultur-, Kunst-, Konzertschiff in Hamburg liegt. Und da stand eben diese sehr beeindruckende Frau auf der Bühne und hat alle total um den Finger gewickelt, weil sie so einen lässigen Flow beim Rappen hatte und auch was total Nettes in ihrer Art und gleichzeitig aber auch so was Tolles, Bolleriges, was eben total gut zu dem Basswoman auch gepasst hat von Deppmaster. Das war der Typ, der da die Beats gemacht hat. Ein Franzose aus Berlin, ein ganz spitteliger, dünner Typ. Und der war auch beim Album beteiligt mit dicken Beats für einige Tracks, zum Beispiel bei diesem hier eben auch. Außerdem auch noch ein paar Produktionen von Chris Mann aus der Demokratischen Republik Kongo. Und hier aber eben, wie gesagt, Deppmaster bei dem Stück, das hieß Ukweli. Und kommt von dem Album namens Yalla Baby. Ja, weiter geht's von London nach Boston, würde ich mal sagen. Na, wann passiert denn was? Ah, hier ganz leise, da kommt er ganz leise, schleicht er sich ran. Ein Mensch, der sich Dragonchild nennt und Saxophon spielt. Das mag ja nicht jeder, aber es ist toll. Musik Also wenn da jetzt gerade jemand gedacht hat, Äthiopien, das ist die richtige Spur. Das war gerade Musik aus einem neuen Album von Dragonchild, einem äthiopisch-amerikanischen Saxophonisten aus Boston, der in Texas aufgewachsen ist. Und die Musik, die er da in der äthiopischen Community gehört hat, die schimmert hier durch auf seinem ersten Soloalbum, das ganz einfach mit seinem Künstlernamen betitelt ist, Dragonchild. Da spielt er eben Saxophon, aber fitzelt dann auch mit Samples rum und mit Feldaufnahmen und experimentiert da mal mit Hi-Fi, mal mit Lo-Fi-Sounds. Und es gibt sehr viel zu entdecken bei dieser Musik, Dragonchild. Einer der Hits seiner neuen Platte war das eben. Unicode 1200 hieß das Stück. Und ich fresse einen Besen zum Beispiel, würde ich mal sagen. Ja, einen Besen fresse ich, wenn er nicht auch das hier, was jetzt gleich kommt, vorwärts und rückwärts und rauf und runter gehört hat. Beide Femmen von Bullaby nach Babylon mit Musik aus dem Jahr 1977 vom äthiopischen Keyboardmeister Hailu Mergia zusammen mit der Walias Band. Die goldene Zeit der äthiopischen Popmusik. Die Zeit von Swinging Addis war da gerade so vorbei. Äthiopien damals im Krieg mit Somalia an der Macht der Diktator Haile Mengistu. Es herrschte der sogenannte Rote Terror, Ausgangssperre in der Hauptstadt, aber in den Hotels von Addis Abeba ist da noch weitergespielt worden. Und zwar meistens Instrumentalmusik, weil man damit der Regierung natürlich nicht nach dem Mund reden musste oder nach dem Mund singen musste, besser gesagt. Hailu Mergia und die Walias Band, eben Chebele heißt das Album oder so ähnlich jedenfalls. Das Stück hieß Yikirta Leminalehu oder so ähnlich. Und von da aus führt dann einer von 1000 roten Fäden zu dem Album von Dragonchild aus dem Jahr 2023, das ich vorher gespielt habe, von dem ich vorher was gespielt habe und das eben starke Querverbindungen aufweist zu dieser Art von alter äthiopischer Musik. Dragonchild, das Album, das übrigens in der Vinylversion genau genommen nicht eine Platte ist, sondern aus 4 Platten besteht, die man dann auf 4 Plattenspielern gleichzeitig abspielen soll, was mir aber hier leider nicht möglich gewesen ist. Ich habe hier nur eine Datei in meinem Showköfferchen gehabt, aber das klang ja auch ganz schön. Von Boston bzw. Addis Abeba jetzt nochmal zurück nach London. Hier sind nochmal Bar Italia. Ich habe gerade mal nachgeguckt, seit 1949, was ist das, vielleicht röchelt da sogar eine Kaffeemaschine, keine Ahnung. Seit 1949 gibt es in London eine Bar, die heißt Bar Italia, eine italienische Bar, wie der Name vermuten lässt. Und wahrscheinlich nicht die einzige italienische Bar, die so heißt, aber zumindest in London offenbar die bekannteste. Im Stadtteil Soho liegt die und möglicherweise, wer weiß das schon, hat sich ja diese Band hier nach der Bar Italia benannt. Die kommt nämlich aus London und heißt Bar Italia, wie schon erwähnt. Und wird bald in aller Ohren sein, vermute ich. Aber ich bin da gern dabei. Ich finde die Platte absolut super. Tracy Denham heißt sie und der Song hieß My Kiss Area und ist überhaupt nichts Neues, aber alles, was diese Band macht, hat so eine eigene Schiefheit und Schönheit, finde ich. Was unter anderem auch am Gesang liegt von Nina Cristante. Das ist ja eine der drei Personen, die da singen. Nina Cristante, die wiederum auch schon einige Lieder mit diesem Herrn hier zusammen gesungen hat. We hung around a lot. Said you forgive and I forgot. The time we spent together meant a lot. Now it's time for us to part, it's gotta stop. Never will I get this way again. Problems in relationships with men. I see a trend. So never come around, this ain't your ends. It's a lot. Said you forgive but I forgot. The time we spent together meant a lot. Now it's time for us to part, it's gotta stop, yeah. Never ever thought that it would end. Never ever thought that it would end. Ja, Musikfüchse und Sample-Wissenschaftlerinnen haben es möglicherweise erkannt. Da ist einfach mal die Gitarrencoda von einem alten Song der Smiths, ausgeliehen worden. Von einem der gewieftesten Ausleiher, die ich zumindest kenne. Und der nennt sich Dean Blunt und ist nicht nur ein gewiefter Ausleiher, sondern auch einer der geschicktesten Täuscher und Verwirrer der Popmusik oder der Popkunst, kann man fast sagen. Seine Lieder tauchen oft auf einmal im Internet auf YouTube zum Beispiel und sind dann auch ganz schnell wieder verschwunden und auch bei seinen Live-Auftritten, da ist er nie so richtig zu fassen, weil er da auch gern mit den Erwartungen des Publikums spielt, gerade eines in Klammern mehrheitlich weißen Avantgarde-Publikums und dabei kommen dann immer wieder so kleine, halb ausgeliehene und trotzdem total Dean-blantige Popsongs raus, wie der eben zum Beispiel, der hieß Over Him, oder auch wie dieser hier. Pressed, so hieß dieser Song von Dean Blunt und wir sind hier immer noch auf BeatFM bei Von Bullaby nach Babylon mit Musik aus den verschiedensten Ecken. In diesem Fall einer Datei, die durchs Internet schwirrt oder geschwirrt ist, denn das ist so ein Stück, das Dean Blunt, soweit ich weiß, nur auf YouTube veröffentlicht hat. Und die Sängerin übrigens, die nennt sich Tyson und kommt auch aus London und hat auch wieder dieses gewisse Etwas, wie eigentlich alle Musikerinnen, die in den Liedern von Dean Blunt auftauchen. Eine andere ist zum Beispiel Joanne Robertson und von der ist vor kurzem auch ein neues Album erschienen. Hier ist ein Song daraus, River Shock. Thank you. ja so vom Hölzchen aufs Stöckchen und wo wir hier immer tiefer in dieses Paralleluniversum, in dieses Londoner Paralleluniversum eindringen, wo wir uns hier gerade befinden, habe ich gedacht, ich hänge mal an das Lied von Joanne Robertson gleich Musik ran von Lolina, beziehungsweise so nennt sie sich jetzt, aber von Inga Copeland, so hat sie sich damals genannt, als dieses Lied hier aufgenommen wurde. Und eigentlich heißt sie Alina Astrova. Alina Astrova, Inga Copeland, eine Zeit lang musikalische Partnerin von Dean Blunt. Als Hype Williams sind die beiden da aufgetreten. Dean Blunt, der ja eben hier aufgekreuzt ist in dieser Stunde. Und Inga Copeland hat jetzt gerade, beziehungsweise Lolina hat jetzt gerade ihr erstes Mini-Album wieder veröffentlicht, das sie vor 10 Jahren unter diesem Namen Inga Copeland aufgenommen hat. Und der Track, den wir da gerade gehört haben, der kam da raus und hieß BMW von Inga Copeland, erschienen auf dem eigenen Label von Lolina mit dem schönen Namen Relaxin Records. Und da wiederum ist auch ein ganz tolles Mini-Album von einer Frau, deren tatsächliche Identität mir völlig unbekannt ist, rausgekommen. Vor so 3-4 Monaten ungefähr. Die nennt sich Great Area. Ja, so eingängig diese kleinen Melodiechen hier ins Ohr reinkreiseln, so schwierig ist es, irgendwelche Informationen dazu rauszufinden, aber muss ja auch nicht sein. Ich habe es mehrfach erwähnt, ich finde es immer ganz schön, wenn Popmusik noch ein Geheimnis hat. Ich weiß nur, dass dieses Projekt oder diese Musikerin, ich glaube eben, es ist eher eine Musikerin, dass sie aus London kommt, dass sie sich Great Area nennt, dass es ihr zweites Album ist oder das zweite Mini-Album besser gesagt und dass es zum Runterladen und als CD bei diesem Label Relaxin Records erschienen ist. Und das ist mir ausgesprochen gut gefällt. Relaxin Records, wie gesagt, das Label von Lolina, die sich früher Inga Copeland genannt hat und früher als eine Hälfte von Hype Williams mit Dean Blunt musiziert hat, der hier ja schon wieder auftaucht mit einer anderen Begleiterin. Now I know there's a mark. Back in the day I'd be hopeless. Now I got things in Canberra, green and gold. As painting knows where my home is. Comes around and then goes in. Stay up late and I'm dozing. Pass my phone, it's on low battery. But she knows what the passcode is. Ain't no need to be creeping, cause she knows I ain't leaving. Keep it real, I won't fake it. Please believe she's the main thing. Woo, love this old PDA on the main roads. I'm holding hands, don't even know where my gang is. Now I know there's no rush, but too much hesitancy. Now I know there's a must. Now I know there's no rush. Tja, da ist er schon wieder. Oder besser gesagt, da ist er schon wieder weg. Fast so schnell, wie er gekommen ist. Dean Blunt nochmal, diesmal unter dem Namen Babyfather und diesmal zusammen mit Tirza, 1471 oder 1471 hieß das Stück. Das ist schon gegen Ende letzten Jahres erschienen, aber auch nur im Internet als unangekündigter Gratis-Download. Ja, und um den Bogen nochmal zu kriegen zu Bar Italia, mit denen dieser Exkurs in den Dunstkreis von Dean Blunt ja angefangen hat, hier ist nochmal Nina Cristante, und zwar diesmal ohne ihre Band, als Nina einfach nur. Und das Lied ist sehr kurz, also wirklich sehr kurz. Ist ja auch so ein Trick, die Lieder einfach so kurz zu machen, dass man unbedingt mehr hören will. Dean Blunt samplet ein paar Sekunden von den Backstreet Boys. Und Nina macht was völlig anderes draus, nämlich diesen Song oder diesen Song Schnipsel, besser gesagt, mit dem Titel Grandiosi. Auch einfach nur ins Internet gestellt von Dean Blunt, der diese Stücke häufig als Veröffentlichung seines Labels World Music markiert, wo übrigens auch die ersten Sachen von Ninas Band Bar Italia erschienen sind. Bar Italia, von denen ich hoffentlich gleich noch ein Stück unterkriege irgendwie in dieser Stunde, muss mal gucken hier. Bar Italia, die zumindest ein kleines bisschen weltberühmt werden jetzt. Da will ich Rumpelstilzchen heißen, wenn das nicht so ist. Was ich im Übrigen auch der nächsten Musikerin wünschen würde. Also nicht Rumpelstilzchen zu heißen, sondern dass sie ein kleines bisschen weltberühmt wird. Die kommt nicht aus dem Dean Blunt und Bar Italia Kosmos, heißt aber auch Nina. Hier ist Nappy Nina. Spit it and blow me Adobe. If life a movie, mine an indie, make you woozy. Shit is a doozy, I'm dizzy, who gon' pursue me? You something to me, truly, you managed to move me. Skip to my loogie, spit it and blow me Adobe. If life a movie, mine an indie, make you woozy. Shit is a doozy, I'm dizzy, who gon' pursue me? You something to me, truly, you managed to move me. What is it to you? I'm useful, the tension's mutual. Mute and nuptials, all for the sake of ritual. Now what's original? Tightrope on a typical. I be so cynical, pinnacle of a criminal. Crimes be minimal, tear up my mind in intervals. Tear up time in interviews with finer dimes and bigger news. Bigger I lose, less than post views. Thought it through, but I thought it through. Shot a clue and leave the re-glue all up to you. Put it back together and weather another storm. I was worn, now you worn down and reborn. We working it out, high reaching the key form. We ain't the norm, free form, the league's lead on. Where we leave off, call me up for minors. I'm hitting my lead off and tearing the leaves off. Hoping we leave soft, hoping we leave. Skip to my loogie, spit it and blow me Adobe. If life a movie, mine an indie, make you woozy. Shit is a doozy, I'm dizzy, who gon' pursue me? You something to me, truly, you managed to move me. Skip to my loogie, spit it and blow me Adobe. If life a movie, mine an indie, make you woozy. Shit is a doozy, I'm dizzy, who gon' pursue me? You something to me, truly, you managed to move me. Bad FM von Bullabü nach Babylon. Mit Kraut dort drüben in dieser Stunde und hier gerade einem Stück aus dem neuen Album von Nappy Nina, die so einen schönen ruhigen Flow hat beim Rappen, finde ich. Kommt aus Oakland, Kalifornien, lebt aber schon länger in Brooklyn und veröffentlichte ihre Musik bei Lucid House, einem Label, das von schwarzen, queeren Künstlerinnen und Künstlern betrieben wird. Da ist auch diese Platte erschienen. Morning Dew heißt die. Morning mit O-U geschrieben und nicht nur mit O. Und davon eben das Stück Loogie von Nappy Nina. Das hier ist Paul Saint-Hilaire. Jo, Paul Saint-Hilaire war das, ein dominikanischer Sänger aus Berlin, auch bekannt als Tiki-Mann. Da hat er mit seiner Stimme vor allem den Rausch-Techno-Dub von Rhythm and Sound mitgeprägt. Und Tiki-Mann, genauer gesagt Tiki-Mann Volume 1, heißt auch das neue Album von Paul Saint-Hilaire. Davon war das eben das Stück 10 to 1. Komm, ich mach nochmal ganz schnell Bar Italia an. Gerade nochmal so reingequetscht hier. Und damit sind wir dann auch am Ende angelangt, während ich hier schon mal das letzte Stück anmache. Bar Italia waren das nochmal. Friends, das Stück aus dem Album Tracy Denim. Werdet Freundinnen und Freunde von Byte FM und habt Freude, so. Und das letzte Stück hier zu Ehren von Jar Shaka, dem großen Soundsystem-Meister, der im April im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Kleine Geschichte, den habe ich in den frühen 90ern mal gesehen in London. Da sind wir erst anderthalb Stunden mit der U-Bahn in irgendeinen Vorort gefahren. Und als wir da die Leute nach dem Moonshot Center gefragt haben, dem Veranstaltungsort, da kannte das niemand. Und wir haben es dann letztlich gefunden, weil tatsächlich die Wände von außen gewackelt haben, vibriert haben vom Basswoman. Und es stellte sich raus, dass es sich bei diesem Moonshot Center dann ganz einfach um die örtliche Turnhalle gehandelt hat. Drinnen nichts weiter als vier riesige Boxentürme und an der Längsseite, da stand Jar Shaka an einem Plattenspieler. Die Pausen zwischen den Stücken, die hat er mit so Sirenen oder irgendwelchen Ansagen mit Echo überbrückt. Und ein und derselbe Track lief dann in verschiedenen Live-Mixes, teilweise 6 bis 7 Mal hintereinander, wo dann zum Beispiel eine Minute lang nur der Bass zu hören war. Also das war die körperlichste musikalische Erfahrung, die ich jemals gemacht habe und überhaupt eine der prägendsten Erfahrungen. Und deshalb hier nochmal ein Ausschnitt aus einer Kassette, die damals verkauft wurde. Jar Shaka Sound System live in London 1992. Mein Name ist Jan Möller. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war von Bulabi nach Babylon. Tschüss.